WDR 5. Neugier genügt. Donald Duck hat Probleme. Das Pfannkuchenrezept hat er vergessen, wie er die Waschmaschine reparieren soll, weiß er nicht. Und wie hoch der Eiffelturm ist, davon hat er auch keine Ahnung. Aber seine Neffen Tick, Trick und Track, die wissen alles und können jede Frage ihres Onkels direkt beantworten. Die drei Jungs aus Entenhausen besitzen nämlich ein kleines Büchlein, das heißt das schlaue Buch. Natürlich haben sie keine Internetverbindung und kein WLAN und sonstige Sachen, aber sie haben immer alles griffbereit, ideal aufgearbeitet und wenn nötig mit Illustrationen in ihre Hosentasche. Und das ist sozusagen das Gleiche, was wir mit dem iPhone heute haben. Was der Basler Historiker Peter Haber bei Donalds Neffen entdeckt, ist nichts weniger als ein alter Menschheitstraum. Alles Wissen dieser Welt, immer aktuell, verständlich und abrufbar. Und die Genealogie des schlauen Buches wird bei den Entenhausen-Experten eigentlich auch auf die Bibliothek von Alexandria zurückgeführt. Die verschwundene Bibliothek von Alexandria ist sozusagen ja auch der Fokussierungspunkt heutiger digitaler Allmachtsfantasien. Also Jimmy Wales, der Mitbegründer von Wikipedia zum Beispiel, der hat ja gesagt, wir bauen heute die Bibliothek von Alexandria. Die Gegenwart ist hier und jetzt. Die Zukunft irgendwo. Aber wo ist die Geschichte? Wo finden wir die Geschichte? In Büchern? In alten Schlössern und Verliesen? In Handschriften oder Urkunden? Das war einmal. Heute steckt die Geschichte vor allem im Internet. Noch ist sie nicht komplett digitalisiert, aber sie bewegt sich mit einem wahnwitzigen Tempo in diese Richtung. Für Historikerin Gudrun Gersmann könnte es sogar noch schneller gehen. Ich bin viel unterwegs, auch auf Dienstreisen zu Gremiensitzungen und ich finde es großartig, zunächst mal alle Texte und alle Quellen, die ich brauche, online zur Verfügung zu haben, sodass ich von unterwegs darauf zugreifen kann, dass ich die Möglichkeit habe, über eine digitale Bibliothek auch forschen, schreiben und meine Lehre vorbereiten zu können. Das wäre ein ganz egoistischer Traum. Gudrun Gersmann leitet das Deutsche Historische Institut in Paris. Die befristet beurlaubte Professorin an der Universität zu Köln betreut außerdem mehrere Internetplattformen. In ihrer Aktenmappe, Smartphone, Tabletcomputer und Notebook. Für Historiker sind die Zeiten vorbei, da sie sich wochenlang in Archiven vergraben durften. Präsenz ist angesagt, Kommunikation, Austausch. Historiker schreiben Blogs und twittern auf Tagungen. Sie stellen ihre Theorien in mehreren Sprachen online und diskutieren mittels Skype-Konferenzen über alle Kontinente hinweg. Die Werkstatt der Historiker hat sich von der Bibliothek ins Internet verlagert. Tausende von Datenbanken und Plattformen präsentieren ihre Ergebnisse. Peter Haber hat ein Buch darüber geschrieben, Digital Past, digitale Geschichte. Das fängt ja schon bei der Recherche eben an. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, historisch relevantes Material zu suchen. Das war bis vor wenigen Jahren eigentlich vor allem Literatur, also Fachartikel, Aufsätze, Bücher, die man nachweisen konnte im Netz. Gib mal ein www. Ja, und weiter? www.historikum.net. Okay, www.historikum.net. Und das andere, was ich fast noch spannender finde, dass wir seit einiger Zeit nun doch auch das Quellmaterial, die Quellen, also quasi das Rohmaterial für unsere historiografische Arbeit, auch bereits teilweise im Netz finden. Und das ist natürlich eine ganz neue Dimension von Recherche. Ah, historikum.net. Was ist das jetzt? Steht doch da. Geschichtswissenschaftliche Informationsangebote im Internet. Schau mal, was die alles für Themen haben. Hexenforschung, jüdische Geschichte, Reformation, Bauernkrieg. Geh mal auf Hexenforschung. Ja, einfach draufklicken. Okay, Hexenforschung. Und jetzt? Da gibt's eine Auswahl von Einführung, Themen, Lexikon? Historikum.net ist entstanden vor ungefähr 10 Jahren und hat sich dann im Laufe dieser Zeit sehr, sehr gut entwickelt. Es ist zunächst entstanden als eine virtuelle Fachbibliothek. Also es war gedacht als ein Portal, über das man auf digitalisierte Texte, auf Quellen zurückgreifen kann. Lass uns mal unter Napoleon schauen. Nee, geh lieber auf Madame Pompadour. Na gut. Und jetzt? Warte. Da, Leben und Alltag. Wow, das ist aber ganz schön viel. Scroll mal runter. Ja, weiter. Weiter. Stopp. Salons, das will ich lesen. Man kann erwarten von Historikum.net seriöse, gesicherte Informationen, Tutorials zu der Art und Weise des Recherchierens und Suchens im Netz. Was man nicht erwarten kann, sind Funktionen, wie sie die sozialen Netzwerke haben, interaktive Funktionen, das ist noch nicht sehr stark ausgeprägt. Ein anderes Internetprojekt der ersten Stunde und bis heute einzigartig ist das Kölner CEEC, Codices Electronici Ecclesiae Coloniensis. Die Entscheidung der erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek Köln, weltweit als erste Bibliothek ihren kompletten Handschriftenbestand online zu präsentieren, war vor 10 Jahren eine Sensation. Manfred Thaller, Professor am Institut für historisch-kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung an der Universität zu Köln, war von Beginn an dabei. Und für uns waren die Handschriften in Köln der nächste logische Schritt, weil wir mit der Jahrtausendwende das erste Mal die Möglichkeit gesehen haben, die in einer Qualität bereitzustellen, bei der es für den Historiker grundsätzlich möglich ist, Dinge im Internet zu beobachten, die man auch beobachten kann, wenn man die Stücke unmittelbar vor sich hat. Gib mal ein www.ceec.uni-köln.de, Köln mit OE. Wahnsinn. Und jetzt? Auf Handschriften gehen? Ja, such mal was Besonderes aus. Weiter, weiter, nee, die nicht. Weiter... Hier, Evangeliar aus St. Maria ad Gradus in Köln, entstanden etwa 1030. Auf der Internetplattform CEEC lässt sich das Evangeliar wie ein Buch aufschlagen. Durch einen Mausklick öffnet sich das Tor zu einer längst vergangenen, geheimnisvollen Welt. Eine kostbare Buchmalerei erscheint. Darüber kleine Piktogramme mit Werkzeugen, wie man sie aus dem Internet kennt. Lupe, Brille, Pfeile zum Weiter- oder Zurückblättern. Mach mal größer. Mehr? Noch mehr? Ist ja irre. Jetzt sieht man sogar den Goldschimmer auf dem gewellten Pergament. Und die Fingernägel der Evangelisten. Und sogar die einzelnen Federn am Hals des Adlers. Diese Augen von Christus in der Mitte, die starren einen ja richtig an. Blätter mal weiter. Vielleicht gibt's ja noch mehr solcher Bilder. Eine Handschrift wie das Evangeliar von St. Maria ad Gradus würde ein Nicht-Historiker, der kein Forschungsinteresse nachweisen kann, normalerweise niemals in die Hände bekommen. Sorgt das Online-Stellen solcher Glanzstücke für mehr Gerechtigkeit? Eine Demokratisierung des Zugangs ist das auf alle Fälle. Man darf nicht vergessen, dass manche der Stücke, die hier im Internet stehen, durchaus einen 6-stelligen Versicherungswert repräsentieren. Also im Normalfall in einem klimatisierten Tresor aufbewahrt werden, wo sie nur bei sehr guten Gründen herausgenommen würden, einfach weil wir hoffen, dass sie die nächsten 1000 Jahre wieder überstehen. So praktisch es ist, sich im Schnellzug zwischen Berlin und Frankfurt eine mittelalterliche Buchmalerei in 10-facher Vergrößerung aus dem Netz laden zu können, bleibt die Begegnung mit dem Original auf der Strecke? Gudrun Gersmann? Ich bin selber jemand, der Archive auch liebt. Und das Aufschnüren eines Aktenbündels, von dem man weiß, da hat 150 Jahre niemand reingeschaut, das Auffliegen des Staubs und der Umgang mit den Materialien, das Sehen von Unterschriften, also eine Originalunterschrift von Napoleon Bonaparte gesehen zu haben, das hat eine auratische Qualität, um das so zu nennen, die man natürlich im digitalen Bereich nicht hat. Doch das romantische Bild vom Geschichtsforscher, der um die halbe Welt reist, um wertvolle Quellen an ihren Originalstandorten zu studieren, entspricht nicht immer der Realität. Oft sitzen Historiker in muffigen Archivkellern vor großen Apparaturen und schieben lediglich Dokumente auf schlechten Mikrofischfilmen hin und her. und ihre Studenten bekommen oft nur drittklassige Fotokopien zu sehen. Eine sorgfältige Digitalisierung der Quellen macht die Forschung nicht nur bequemer, sondern kann sie auch verbessern und vor allem beschleunigen. Und da ist es häufig schon ganz praktisch, das auch am Schreibtisch unkompliziert herunterladen zu müssen. Also für mich sind das keine Widersprüche, sondern es ergänzt sich. Aber natürlich möchte ich auch die klassischen Archive und die Arbeit mit den Quellen nicht missen als Historikerin. Internetplattformen wie CEEC machen aber nicht nur Schätze verfügbar, die vorher nur wenigen zugänglich waren, sondern setzen neue Prozesse in Gang, wie Manfred Thaller feststellt. Obwohl dieses Material sich besonders an die Fachleute wendet, gab es eine ganze Reihe von Kommentaren von Laien in verschiedenen Diskussionsgruppen, zum Beispiel in der eines Motorradclubs, die sich einfach darüber unterhalten haben, dass hier Stücke zur Verfügung stehen, die ästhetisch sind, die schön sind. Es gibt Leute, die sich darüber unterhalten haben, dass sie als Hobby es sich angewöhnt hätten, selbst kalligraphische, also schön schriftliche Experimente anzustellen und ähnliches mehr. Experten und Laien rücken einander näher. Gerade wenn es um lokale Geschichte geht oder darum, die jüngere Vergangenheit erlebbar zu machen, sind Historiker nicht die einzigen, die sich auskennen. Zeitzeugen und leidenschaftliche Geschichtsfans reden mit im Internet. Ich glaube, wir können schon jetzt zusammenfassend sagen, dass die Grenzen zwischen einem Fachdiskurs und einem öffentlichen Diskurs im Sinne von interessierten Menschen sich aufgeweicht haben. History Sells. Das ist der Titel eines Sammelbandes über neue Formen von Geschichtsvermittlung. Was Schulen und Museen manchmal mit ausgefallenem interaktivem Schnickschnack mühselig versuchen, nämlich junge Menschen für Geschichte zu interessieren, gelingt im Fernsehen oft ganz leicht. Geschichte verkauft sich nämlich immer dann gut, wenn sie spannend und emotional verpackt ist. Auf dieser Welle schwimmen auch viele unseriöse Internetplattformen mit. Nachteil dabei ist auch, es gibt eine Riesenflut von nicht qualitätsgeprüften Unterlagen, die im Netz sind. Und das ist natürlich für viele eine Überforderung. Geschichte hat immer mit Menschen zu tun. Doch der Computer kennt kein Mitgefühl. Er rechnet, zählt, bildet ab. Daher birgt der neue Trend von Data-Driven History eine Falle. Wer Geschichte nur noch aus großen Datenmengen herausfiltert, läuft Gefahr, die Menschen dabei zu übersehen. Historiker entdecken dennoch darin eine Chance. Und ich denke dabei auch tatsächlich an ganz neue Möglichkeiten, auch der Darstellung von geschichtlichem Wissen. Und dann wird es nämlich spannend. Marc Rellert von der TU Darmstadt hat ein ganz besonderes Projekt ins Netz gestellt. Es vereint technische Höchstleistung mit großer Emotionalität. Die Idee kam durch einen Brandanschlag von Neonazis auf die Synagoge in Lübeck 1994. Und das brachte mich auf die Idee, Synagogen, die in der NS-Zeit zerstört worden sind, virtuell zu rekonstruieren, auch als eine Antwort auf stärker werdenden Antisemitismus. Damals war Marc Rellert noch Student. Heute lehrt er an der TU Darmstadt im Institut für Informations- und Kommunikationstechnologie in der Architektur. Und die Adresse? www.synagogen.info. Okay, und jetzt? Klick mal auf virtuelle Synagogen. Über der Hauptsynagoge von Frankfurt wölbt sich ein blauer Himmel, ein unnatürlich strahlendes Blau. Davor leuchtet die rote Backsteinfassade der Synagoge, in den Fenstern spiegelt sich das Licht. Mit jedem Foto, das wir anklicken, kommen wir dem Gebäude näher und treten schließlich in die Synagoge ein. Sie ist sehr hell, mit farbigen Akzenten, roten Streifen in den Rundbögen, blauen Türen am Toraschrank. Die Bänke sind leer. Niemand betet mehr hier. Es ist eine Synagoge, die es nicht mehr gibt. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannte sie ab. Das ist so ergreifend, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. So ergreifend, denn man erlebt die Jugendjahre und die einzelnen Details, die man zur damaligen Zeit als Kind erlebte. Ruth Knox lebt heute in Florida, USA. Im Anblick der Computerbilder bin ich natürlich wieder ganz auf die Kindheit konzentriert. Da kommen die kinderlichen Erlebnisse wieder zum Vorschein. Im Vergleich zu anderen Rekonstruktionen spielen natürlich die Umstände der Zerstörung, also eingebettet in den Holocaust eine enorme Rolle. Das heißt, die Leute mussten Deutschland verlassen, wenn sie überlebt haben, und sehen dann Bilder von den Räumen, von den Orten, die ihnen unheimlich wichtig waren, wieder und können über die Rekonstruktionen diese Räume auch an die nachfolgende Generation vermitteln, das zeigen. Die Rekonstruktionen basieren auf alten Fotos. Aber wenn es um Farben, die Details und die Dimensionen geht, müssen Zeitzeugen mit ihren Erinnerungen helfen. Vor dem Bildschirm probiert Marc Rellert mit ihnen gemeinsam Farben und Formen aus, bis es sich irgendwann richtig anfühlt. Irmgard Marx, die heute auf Long Island lebt, unterstützt Grellert bei der Rekonstruktion der Synagoge in Höchst. Die Decke war hellblau und da waren Sterne. Das ist zu dunkel, so blau war das nicht, es war heller. So, jetzt habe ich hier die Sterne, die Farbe. Ja. Ich mache es ein bisschen heller. Ja, das ist besser. Das Internet als Ort der Erinnerung. Sinnlich, erlebbar, teilbar. Ein interaktiver Ort, der heute von Zeitzeugen aus aller Welt mitgestaltet und ausgebaut wird. Gerade die Möglichkeit von Web 2.0 hat uns neugierig gemacht, diese Potenziale zu nutzen. Und so entstand dann auch die Idee für das Synagogen-Internetarchiv. Würde es funktionieren, wenn man eine Basisinformation zur Synagogen zur Verfügung stellt und die Internet-Community bittet, selber Informationen hinzuzufügen, sei es Zeitzeugenberichte, sei es Bilder, sei es Kommentare? Das Synagogen-Internetarchiv wird demnächst ausgeweitet auf osteuropäische Länder, die unter der deutschen Besatzung zu leiden hatten. Völkerverständigung ist ein wichtiges Anliegen vieler historischer Internetplattformen. Europaabgeordnete Helga Trüpel, Berichterstatterin von Europeana. Europeana ist eine digitale Bibliothek, aber nicht nur eine Bibliothek, sondern auch ein Museum und ein Archiv. Und das Ziel ist, dass man das ganze kulturelle Erbe Europas dort digital einstellt. Auf die Weise entsteht ein kollektives Gedächtnis über nationale Grenzen hinweg. Drei Trends nennt Peter Haber im Fazit seines Buches Digital Past. Die Bedeutung des Visuellen nimmt zu, Öffentlichkeit muss neu definiert werden und Historiker sollen sich digital permanent weiterbilden. So wie man früher Handschriften des Mittelalters lesen können musste, ist es heute unverzichtbar, die Sprache der Internetwerkzeuge, der Webtools zu verstehen. Denn das schlaue Buch von Tick, Trick und Track, das immer alles leicht und verständlich erklärt, besitzen wir auch heute ebenso wenig wie Ihr Onkel Donald Duck. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.